Und Mose ging hin und redete folgende Worte zu dem ganzen Israel und sprach zu ihnen, ich bin nun 120 Jahre alt und kann daher nicht mehr aus und einziehen, auch hat mir Jahwe gesagt, du sollst den Jordan da nicht mit überschreiten. Jahwe, dein Gott, zieht selbst vor dir hinüber und wird selbst diese Völker vor dir vertilgen, so dass du in ihren Besitz eintreten kannst. Josua wird dein Anführer sein, wie Jahwe angeordnet hat. Jahwe wird mit ihnen verfahren, wie er bei der Vernichtung der Amoriterkönige Sihon und Og und ihres Landes verfahren ist. Jahwe wird sie euch preisgeben, und ihr werdet mit ihnen genau nach dem Befehle verfahren, den ich euch gegeben habe. Seid mutig und stark, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Denn Jahwe, dein Gott, zieht selbst mit dir, er wird dich nicht loslassen, noch dich im Stiche lassen. Hierauf berief Mose Josua und sprach zu ihm in Gegenwart von ganz Israel, sei mutig und stark. Denn du wirst dieses Volk in das Land bringen, dessen Verleihung an sie Jahwe ihren Vätern eidlich verheißen hat, und du wirst es auch unter sie verteilen. Jahwe aber wird selbst vor dir herziehen, er wird mit dir sein, dich nicht loslassen, noch dich im Stiche lassen. Sei ohne Furcht und unverzagt. Und Mose schrieb dieses Gesetz nieder und übergab es den Priestern, den Söhnen Levis, die die Lade mit dem Gesetze Jahwes zu tragen hatten, und allen Vornehmsten Israels, und Mose gab ihnen folgende Anweisung dabei, nach Ablauf von 7 Jahren, im Erlassjahr, am Laubhüttenfeste. Wenn ganz Israel, um das Angesicht Jahwes, deines Gottes, zu sehen, an die Stätte kommt, die er erwählen wird, sollst du dieses Gesetz ganz Israel laut vorlesen. Versammle dazu das Volk, die Männer, die Weiber und die Kinder, sowie die zu dir gehörenden Fremdlinge, die sich an deinen Wohnorten aufhalten, damit sie es hören und lernen, Jahwe, euren Gott, zu fürchten und alle Worte dieses Gesetzes wohl zu befolgen. Und diejenigen von ihren Kindern, die es noch nicht kennengelernt haben, sollen es hören, damit sie lernen, Jahwe, euren Gott, zu fürchten während der ganzen Zeit, die ihr in dem Lande lebt, in das ihr über den Jordan hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Jahwe aber sprach zu Mose, der Zeitpunkt deines Todes ist nun herbeigekommen, rufe Josua und tretet in das Offenbarungszelt, damit ich ihm meine Befehle geben kann. Da gingen Mose und Josua hin und traten in das Offenbarungszelt, darauf erschien Jahwe im Zelt in einer Wolkensäule, und die Wolkensäule stand an der Türe des Zeltes. Da sprach Jahwe zu Mose, du wirst dich nun bald zu deinen Vorfahren legen, dann wird sich dieses Volk erheben und in seiner Mitte mit den ausländischen Göttern Abgötterei treiben in dem Land, in das es einzieht, und wird mich verlassen und den Bund mit mir, den ich mit ihm geschlossen habe, brechen. Zu jener Zeit aber wird mein Zorn über sie entbrennen, und werde ich sie im Stiche lassen und mein Angesicht vor ihnen verbergen, und es wird der Vertilgung anheimfallen, und viele Übel und Drangsal werden es treffen. Zu jener Zeit wird es dann sprechen, offenbar haben mich diese Übel deshalb betroffen, weil mein Gott nicht mehr in meiner Mitte ist. Ich aber werde zu jener Zeit mein Angesicht gänzlich verbergen wegen all des Bösen, das es getan hat, indem es sich anderen Göttern zuwandte. So schreibt euch nun das nachfolgende Lied auf und lehre es die Israeliten, lege es ihnen in den Mund, damit mir dieses Lied zum Zeugen gegen die Israeliten diene. Denn ich bringe sie in das Land, das ich ihren Vätern eidlich verheißen habe, das von Milch und Honig überfließt, und sie werden essen, satt und fett werden und sich dann anderen Göttern zuwenden und ihnen dienen, mich aber werden sie verschmähen und den Bund mit mir brechen. Wenn sie dann von vielen Übeln und Drangsalen betroffen werden, soll dieses Lied, denn es wird unvergessen im Mund ihrer Nachkommen bleiben, vor ihnen Zeugnis ablegen, denn ich kenne ihre Gedanken wohl, mit denen sie schon heute umgehen, noch ehe ich sie in das Land gebracht habe, das ich ihren Vätern eidlich verheißen habe. Und Mose schrieb an jenem Tage das nachfolgende Lied nieder und lehrte es die Israeliten. Und er gab Josua, dem Sohne Nuns, seine Befehle, indem er sprach, sei mutig und sei stark. Denn du wirst die Israeliten in das Land hineinführen, das ich ihnen eidlich verheißen habe, und ich werde mit dir sein. Als Mose die Aufzeichnung der Worte dieses Gesetzes in ein Buch ganz zu Ende geführt hatte, gab Mose den Leviten, die die Lade mit dem Gesetze Jahwes zu tragen hatten, folgenden Befehl, nehmt dieses Gesetzbuch und legt es neben die Lade mit dem Gesetze Jahwes, eures Gottes, dass es dort als Zeuge gegen dich diene. Denn ich kenne deine Widerspenstigkeit und deine Halsstarrigkeit wohl. Seid ihr doch schon jetzt, wo ich noch als Lebender unter euch weile, widerspenstig gegen Jahwe gewesen, wie viel mehr wird es der Fall sein nach meinem Tode? Versammelt zu mir alle Vornehmsten eurer Stämme und eure Amtleute, dass ich ihnen diese Worte laut verkündige und den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen sie nehme. Denn ich weiß, nach meinem Tode werdet ihr so ganz verderbt handeln, dass ihr von dem Wege, den ich euch gewiesen habe, abgehen werdet, so wird euch dann in der Folgezeit das Unglück treffen, weil ihr tut, was Jahwe missfällt, indem ihr ihn durch eure Handlungen erzürnt. Hierauf sprach Mose laut vor dem ganzen versammelten Israel die Worte des nachfolgenden Liedes bis zu Ende.